wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heut einen Baum pflanzen. Wer Ohren hat, der höre. Wer Augen hat, der sehe. Wer Sprache hat, der spreche. So sagte Johannes, der Theologe. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025 genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. We'll be right back. erzählt. Orange für einsam im All explodieren. Im Schnellzug zur Hoffnung, der nirgendwo hält. Kämpft ein alter Spieler um sein letztes Geld. Alles auf einmal und sofort. Das Schiff, das sinkt, doch der Captain bleibt im Bau. Im Haus der Sonnen, fern von dieser Welt. Im Schnellzug zur Hoffnung, der nirgendwo hält. Beleuchten die Räder des Schicksals rotieren. Und Raumschiffe einsam im All explodieren. An dem Haar. leise das Lied der Diskrepanz zwischen dem, von dem du träumst und dem getanzten Tanz. Du fühlst den Rhythmus, kennst die Schritte, Platz mehr vor der Bar und alles wieder federleicht wie die Hand im Haar. Und am Morgen kocht ich dir Kaffee auf dem Herd, wenn alles sonst zum Teufel geht, das allein wär's wert. Vor dem Fenster liegt die Ferne und was zählt wer da? Ein Stück Zucker, ein Schluck Milch und die Hand im Haar. Stift. Wenn eines nicht zum anderen führt, wird aus der Liebe Schrift. Vergangenheit und Konjunktiv, die sind ein gutes Paar. Was war, was wär, wär's war? Die Hand im Haar. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025 genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik, Ad libitum, gute Unterhaltung. Als leer glühender Feuerball braucht sie jeder Mann. Denn sie dreht sich noch, sie bewegt sich doch. Und wir geben darauf Acht, dass sie noch lange macht. Und sie dreht sich doch, sie bewegt sich noch. Dass sie uns für immer hält, halten wir die Welt. Denn sie dreht sich noch, sie bewegt sich doch. Und wir geben darauf Acht, dass sie noch lange macht. Und sie dreht sich doch, sie bewegt sich noch. Dass sie uns für immer hält, halten wir die Welt. Immer tot im Friedenstraum, kalte Gier nach Geld. Sie verbrannten den Apfelbaum, sie vermieden das Feld. Wie viele Menschen diese Erde deckt, nur um diesen Traum, dass der Mensch seine Erde. An der Küste gibt es Fisch, aber leider kein Gebirge. Und dies ist bedauerlich. Doch dafür gibt's Wellenberge, die sind Meter hoch bei Sturm. Aber höher, noch viel höher, ist der Berliner Fernsehturm. Ortsgebirg, wie bist du? Christbäumlimmer sitzt und dabei wird so manches rarer Mannel angeschnitzt. Du Ortsgebirg, du bist zu hoch, da bin ich kleiner als ein Wurm. Aber höher, noch viel höher, ist der Berliner Fernsehturm. Von Magdeburg bis Halle findet man Chemie. Das ganze Land benötigt unsere Chemieindustrie. Und so mancher Schornstein hat eine ausgeprägte Form. Aber höher, noch viel höher, ist der Berliner Fernsehturm. In Sachsen gibt es Kaffee, da wird heiß und süß gemacht. Und in Leipzig steht ein Denkmal, welches von der Völkerschlacht. Ich war da mal ganz irr und bin vor Angst, ich hab bald gestorben. Aber höher, noch viel höher, ist der Berliner Fernsehturm. Ich selbst bin der Tobias. Ich bin ein ganzer Mann und ich kann das auch beweisen, denn an mir ist alles dran. Wenn ich so an mir herabsehe, oh mein Gott, das ist enorm. Aber höher, noch viel höher, ist der Berliner Fernsehturm. Aber höher, der Berliner Fernsehturm. Aber höher, noch viel höher. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Mir geht es gut, danke, dass du fragst. Ich kann nicht meckern, es gibt sicher Menschen auf der Welt, denen geht es viel schlechter als mir. Und auch wenn es die anderen nicht verstehen, wenn Trinken keine Lösung ist, hab ich auch kein Problem. All die anderen wissen ganz genau, wohin mit ihrem Leben. Ich selbstverständlich auch, ich will bloß nicht drüber reden. Ja, natürlich hab ich Pläne, wenn ich in die Zukunft blick, dann seh ich neue Zähne für meinen Bruder und mich. Und deine Couch und deine Frau in meinem neuen Haus. Und dann brauch ich unbedingt auch einen Flatscreen TV. Ich bin genauso wie ihr, lass einfach los. Wir lachen und irgendwann lach ich mich tot. Heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint. Durchs Fensterglas in mein Zimmer rein. Ein schöner Tag, die Vögel singen. Als würden sie wollen, dass ich fröhlich bin. Ein schöner Tag, die Blumen blühen. Der Nachbargarten ist auf dem Grün. Heute lohnt es sich mal. Ein schöner Tag, um drauf zu gehen. Probleme? Nein, bei uns gibt's keine Probleme. Ja, natürlich führen meine Eltern eine Spitzenehe. Ein Vater verlässt nicht seinen Sohn, der ist nur kurz weggefahren. Zum Zigaretten holen, seit 16 Jahren. Keine Sorgen weit und breit, nur Geborgenheit. Und wer weiß, vielleicht ist es morgen schon so weit. Und dann bin ich reich, kauf ein Auto, leb den Traum. 180 km/h gegen einen Baum. Heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint. Durchs Fensterglas in mein Zimmer rein. Ein schöner Tag, die Vögel singen. Als würden sie wollen, dass ich fröhlich bin. Ein schöner Tag, die Blumen blühen. Der Nachbargarten ist auf dem Grün. Heute lohnt es sich mal aufzustehen. Ein schöner Tag, um drauf zu gehen. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. To the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done. Sich tief in mein Gehirn. Ich pfeif nur die Melodie und treibe euch den kalten Schweiß auf die Stirn. Ein Wort und schon geht es wieder rund. Es ist nicht einmal verboten, aber ihr bekommt gleich Scham vorm Mund. Und trotzdem laufe ich nicht auf Feierschalen, weil ihr keinen Lärm vertragt. Ich erfreue mich viel lieber an den Qualen, wenn der Hass an euch nagt. Ein Witz, politisch nicht korrekt. Und schon fangt ihr an zu keifen und beschmeißt den Nebenmann mit Dreck. Das Nein zu einer bescheuerten Idee. Ihr wart selber niemals standhaft, deshalb tut euch unsere Stärke so weh. So lache ich dann über eure Tänze, weil ihr so sensibel seid. Ich gehe immer nur bis direkt an die Grenzen, aber nie gehe ich zu weit. Also tanzt, ihr Affen, denn man hat euch gut dressiert. Tanzt, denn ihr seid nur auf Empörung programmiert und steigt über jedes Stöckchen, das euch einer vor die Füße hält. Dreht euch, ihr Affen, immer weiter schön im Kreis. Regt euch auf über jeden kleinen Scheiß und zeigt fleißig Haltung, bevor der Erste auf die Nase fällt. Eure Pronomen, die sind mir scheißegal. Denn Idiotensprache kann ich nicht verstehen und ich find's auch nicht fatal. So platt, wie ihr euch immer echauffiert und dann die richtigen Probleme, die wir haben, völlig ignoriert. Ihr seid so konditioniert und dadurch träge und zum Denken viel zu faul. Wenn das Glöckchen erstmal bimmelt, fließt die Spucke literweise aus dem Maul. Und dann tanzt, ihr Affen, denn man hat euch gut dressiert. Tanzt, denn ihr seid nur auf Empörung programmiert und steigt über jedes Stöckchen, das euch vor die Füße fällt. Dreht euch, ihr Affen, immer weiter schön im Kreis. Regt euch auf über jeden kleinen Scheiß und zeigt immer Haltung, als gäbe es nichts Schöneres auf der Welt. Musik, das ist die Lüge und der Takt ist blanker Selbstbetrug. Doch ich kenn die alten Muster zur Genüge und aus Schaden wird man klug. Denn immer dann, wenn wir uns viel zu einig werden, sehen sie darin Brisanz. Und dann rocken sie sich wieder mal zusammen für einen schönen Affentanz. Also tanzt, ihr Affen, denn man hat euch gut dressiert. Tanzt, denn ihr seid nur auf Empörung programmiert und steigt über jedes Stöckchen, das euch einer vor die Füße hält. Dreht euch, ihr Affen, immer weiter schön im Kreis. Regt euch auf über jeden kleinen Scheiß und zeigt eure Haltung, bevor der Erste auf die Fresse fällt. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025 genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik, Ad libitum, gute Unterhaltung. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Ein Kiefer auf dem Blatt. Was ist das schon? Das Blatt haut man ab, den Käfer latscht man platt. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Ein Blick in der Stadt, was ist das schon? Die Stadt ist so satt und den Blick streift man schnell ab. Ein Blick in der Stadt, was ist das schon? Eine Hand in einer Hand, was ist das schon? Der einen gibt man ein Gewehr, die andere wäscht den Toten hinterher. Eine Hand in einer Hand, was ist das schon? Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Das Blatt haut man ab, den Käfer latscht man platt. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Auf dem Blatt, was ist das schon? Ein Blick in der Stadt, was ist das schon? Eine Hand in einer Hand, was ist das schon? Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Oh, Oh, it's In der perfekten Welt sind wir die Musikanten. In der perfekten Welt sind wir die Musikanten. In der perfekten Welt sind wir die Musikanten. DDR-Hörern ein gesundes 2025, genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik, Ad Libitum, gute Unterhaltung. Nothing.

Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Es ist zu spät. Mir fehlt der Draht zu dir. Denn es gibt keinen Reim mehr zwischen dir und mir. Es ist zu spät, du schläfst nie mehr neben mir. Auf den weißen Kissen bleibt nur das Monogramm von dir. Es ist zu spät und fehlt das gemeinsame Vokabular. Alles, was Bedeutung hatte, ist auf einmal nicht mehr wahr. Es ist zu spät, es ist der Zeitpunkt, wo gar nichts mehr geht, wo man still und verkniffen in seinem eigenen Schatten steht. Zu spät, einfach. Einfach nur zu spät. Es ist zu spät. Mir fehlt der Draht zu dir, denn es gibt keinen Reim mehr zwischen dir und mir. Es ist zu spät, du schläfst nie mehr neben mir. Ich kann es nicht begreifen. In meiner Hand bleibt nur ein Stück Papier. Nur ein kleines Stück Papier. Way you will never understand it, 'cause it happens too fast, and it feels so good. It's like walking. up this morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? We're bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. La la la, life is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world had dawned upon the human race. But words are meaningless and everything's surreal. Gonna have to reach my friends to find out how I feel. And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing my song. Turn your radio on. Is there anybody out there? Tell me what went wrong. La la la, life is a strange thing. Effektor auf DDR 1. Direkt aus der Nordsee sendete die MIBO 2 das Programm Radio Nordsee International. Auch in der DDR zu empfangen und sehr erfolgreich. Den Klang der Nordsee-Piraten bringen wir Ihnen zurück auf DDR 1 mit Viktor Albers direkt aus Den Haag, wo auch die Schiffe vor Anker lagen. This is Radio Nordsee International on 1367 kHz. Eine Prise Westradio auf ihrem DDR 1. Sonnabend 14 bis 16 Uhr. Radio Nordsee International. All she wants is all she wants is all she wants is. Once. some for the shoeshine boy. You've been pulling him by the hand inside. Oh, let's see all your toys. If you need a leap to heaven now, just stick around. You're gonna be there. What do you care? What do you dare? What does your heart say now? She wants is all she wants is all she wants is. Divine intervention. And you're listening to GDR1. I'm gonna take my time. I got all the time in the world. It's written in the stars above, the gods decree. You'll be right here by my side, right next to me. You can run, but you cannot hide. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libi. Ad libitum. Love movies ever shown. All

Er schrieb nur, ich muss fortgehen. Ganz weit weg, sucht mich nicht. Einfach verschwunden. Im Dunkeln, Menschen, die man vergisst, nie mehr gefunden, kein Zeichen, kein Licht, wo sind sie hin, verlorene Seelen, alle Spuren verwischt. In der Bundesrepublik Deutschland gelten derzeit fast 7000 Menschen als vermisst. Menschen, die nie wieder aufgefunden werden. Dabei gibt es keine Hinweise auf Gewalttaten. Sie kommen einfach nie zurück. Als ob eine andere Welt sie verschluckt hätte. Und Jahre vergehen, doch man findet sie nie. Als hätte sie nie gegeben, doch niemals verblasst ihr Bild. Einfach verschwunden, aus den Augen verloren. Gesichter im Dunkeln, Menschen, die man vergisst. Nie mehr gefunden, kein Zeichen, kein Licht, wo sind sie hin? Verlorene Seelen, alle Spuren verwischt, einfach verschwunden. Es begrüßt Sie Bernd Brecht. DDR 1 bringt Ihnen den Klang des Rundfunks der DDR zurück. Unsere Luftfracht am Samstagvormittag fliegt internationale Produktionen ein. Eine bunte Mischung unterschiedlichster Länder. DDR 1. Banane, Banane in Berlin. a man, and I'll teach you right and wrong to get the feeling strong. And I'll lay you down on the floor, and I'll give you more and more. About to give you one more try. You see, I don't tell you no lies. Never care about the love that we will share. This is Billy Idol. Yeah, initially, when we released it in England, it didn't do that well at all. It got to number 60 or something. And then it was a big hit video, Dancing With Myself. But then in the pandemic, it took on a life of its own over here. Tom Hanks was talking about it. He put it in his playlist, his pandemic playlist, because became a pandemic anthem. So it's kind of had a life of its own that I could never have imagined, way beyond me and recording it or writing it. It's got its life of its own, and it's still doing its work out there. And it just had another life, a pandemic life. Just had. And a mirror reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I think a crowded lonely night. Well, I lay so long Oh, Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Barfuß drücken wir unsere Füße in den nacktkalten Sand. Fühlen die ziehende Zeit, wie leer geweht scheint die Welt. Barfuß stehen wir in Schweigen, staunend der Gezeiten. Wellen tragen unsere Gedanken weit, endlich gefunden sind wir bereit. Barfuß laufen wir im weißen Schaum, angekommen in unserem Traum. Wagen wir zu atmen kaum, fortgespürt vom Glück. Barfuß spüren wir unsere Stärke, trotzen all den wütenden Winden. Gesucht um zu finden, Einmaligkeit, an den Ufern zerfließender Zeit. Barfuß drücken wir unsere Füße in den nacktkalten Sand. Fühlen die ziehende Zeit, wie leer geweht scheint die Welt. Barfuß stehen wir in Schweigen, staunend der Gezeiten. Wellen tragen unsere Gedanken weit. Endlich gefunden, wir sind bereit. Barfuß laufen wir im weißen Schaum, angekommen in unserem Traum. Wagen wir zum Atmen kaum, fortgespürt vom Glück. Barfuß spüren wir unsere Stärken, trotzen all den wütenden Winden. Gesucht um zu finden, Einmaligkeit. Barfuß laufen wir im weißen Schaum, angekommen in unserem Traum. Wagen wir zu atmen kaum, fortgespürt vom Glück. Barfuß spüren wir unsere Stärke, trotzen all den wütenden Winden. Gesucht um zu finden, Einmaligkeit, an den Ufern zerfließender Zeit. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Häuserwänden, kaum dass sie von Sonne weiß, und dass Stürme sie nicht schänden, unbekannt und froh und leis. Rose mit der zarten Haut, die kaum vom Leben schützt sie, blüht nur einfach, fragt nicht, ob es irgendjemand nützt. Irgendjemand nützt, irgendjemand nützt. Und da steht sie so für sich in ihrer Blüte kaltem Wind. Sehnsucht heißt der bunte Stoff, aus dem all ihre Wünsche sind. Noch weiß sie vom Welten nichts, als hätte sie Ewigkeit. Sie ist für dieses eine Leben ganz und gar bereit. Ganz und gar bereit. Thank you. still blüht sie, als wär's nichts und macht mir diese Welt so warm. Vor ihr steh, als habe nichts, ich merk genießend ihren Arm. Mich umfangen, mich berühren, in mich dringt ihr Duft und eine Stimme, die stumm meinen. Die stumm meinen Namen ruft. Was weißt du denn schon, wofür ich blüh, was in mir steckt? Was weißt du denn schon von einer Rose? Einsamkeit ist Lohn, ich saß früh, hab sie geschmeckt. Bitter ist das schon auch für eine Rose. Schön sein ist nicht leicht, wenn man nicht weiß, wofür man's ist. Sind es alle, ist es schließlich keiner. Und die Zeit, sie schleicht mir in die Haut, das Leben frisst sich tief ein und kostet mich das Blühen. thanks for calling. Wait all night for calls like this. Hi, hier ist Nico von Lobsterbomb und ihr hört DDR 1. Mein Name ist Dr. Wolfgang Wodak und ich freue mich über die Hörer von DDR 1 und grüße sie auch sehr herzlich. Come you masters of war, you that build all the guns, You that build the death planes, you that build the big bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You've never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly, like Judas of old. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch when the death count gets higher, and you hide in your mansion as the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can never be hurled. Fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say I don't know, you might say I'm unlearned, but there is one thing I know, though I'm different from you, even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question, is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Ad libi. Ad libitum. Ad libitum. DDRs. In fact, that made me with your love. Yeah. Es ist okay, doch ihr klebt Blut auf diesem Kissen. Ich weiß von nichts, doch ich weiß, es tut weh. Bitte schrei nur leise, denn Mama darf nichts wissen. Du bist so jung, sei so stark. Hörst du die Kinder singen im Regen? Was ist los mit ihr? Du liegst so bleich in einem Meer voller Tränen. Die Nachbarn ziehen die Gardinen zu. Schau hinaus, so kalt und mies. Schau nach oben, dort warten sie. Paradies, sie singen und sie tanzen, sie lieben sich, es ist besser als hier. Und bitte auf zu weinen und glaube mir, sie hat geschrien heute Nacht wie eine Krähenwind. Sie hat geschrien heute Nacht wie ein sterbendes Kind. Sie hat Was ist los mit ihr? Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025. Genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik. Ad libitum, gute Unterhaltung. Weit in der Champagne im Mitsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Was, Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein? Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat, gingst du freudig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heut immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur dies Grabkreuz als einzige Spur von deinem Leben, drum hör mein und schwur. Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch es finden sich immer mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Auf Radio Marabu, große Weihnachtsverlosung mit Julia Reinhardt, auch für die Hörer von DDR 1. Hören Sie die Sendung Christmas Corner 2024 auf www.radiomarabu.de. Bücher und CDs werden vorgestellt. Verlost wird von Frank Schätzing, Tod und Teufel, die Neuausgabe, und von Vivian Xu Molly. Je dreimal die CD Ukrainian Christmas, Scandinavian Christmas, Orthodox Christmas Chants, Assisi Christmas Cantatas, John Rutter Brass Christmas und die CD Christmas in the Australian Alps. E-Mail an julia.radiomarabu@spezialgast.de. Was für eine Art Tier ist ein Marabu? A. Eine afrikanische Storchenart. B. Ein schneller Windhund. Oder C. Eine Katze. Mitmachen. Weihnachtsverlosung 2024. Damn. Indien hat, hat was das Land in dieser Stadt. Dem wurde nichts geboten für den vielen Kies. Ich bin aus Kleen, Paris, wo Goethe war. Wir holen's ja aus Berlin zweimal im Jahr. Und rauschen mir dann auf die Bühne mit Viola. Mensch, voilà, ist jeder Bach, weil keiner je was Leckeres sagt. Wird den Herren warm. Kein Wunder, denn wir machen schön Alarm. Wir bringen sie in Rage, doch wir bleiben cool. Quatsch, kühl. Das können wir uns leisten bei dem Sexappeal. Allen DDR-Hörern ein gesundes 2025 genießen Sie Neujahr mit progressiver Musik, Ad Libitum, gute Unterhaltung.